Schoß geboren, streben wir hinaus zum Leben. Träger jenes hohen Erbes, heiliger Quell der Nähe. Du Teil einer Ahnenkette, verbunden des Bluts seit Jahrhunderten schon. In Schlacht, Kampf und Tode, in Glaube, Geist und Religion. Du trägst das Schicksal deiner Brust, deinem Herz, als es Wissen ganz tief in dir ruht. Dein Antlitz umragt von Sagen und Mythen, auf ewig sollst du's behüten. Es schlägt in dir ein Germanenherz, umschlungen von Feuer und Eisenerz. Ein Strom so kräftig fließt in dir, göttliche Herkunft, Lebenselixier. Germanischer Glaube, germanisches Blut, germanische Treue, getragen von Heldenmut. Ich glaub an der Sonne segnende Kraft, an der Erde heilige Mutterschaft. Ich glaub an des Blutes Stolz und Heer, an des Volkes Sieg, an Freiheit und Wehr. Kriegstrompeten durchdringt das Morgenrot. Sagen und wogene Schlacht, sie trotzten gar dem Tod. Sie gaben ihr Blut, ihr Leben und nachgiebig, erbarmungslos und willensstark. Es seit Generationen vererbt, es lebt in jeder Zelle bis tief ins Mark. Du trägst das Schicksal deiner Brust, deinem Herz, als es Wissen ganz tief in dir ruht. Dein Antlitz umragt von Sagen und Mythen, auf ewig sollst du's behüten. Es schlägt in dir ein Germanenherz, umschlungen von Feuer und Eisenerz. Ein Strom so kräftig fließt in dir, göttliche Herkunft, Lebenselixier. Germanischer Glaube, germanisches Blut, germanische Treue, Sagen von Heldenmut. Ich glaub an der Sonne segnende Kraft, an der Erde heilige Mutterschaft. Ich glaub an des Blutes Stolz und Heer, an des Volkes Sieg, an Freiheit und Wehr. Im Jahre 9 nach Christus, im Teutoburger Wald, fang mal die Römer ein. die Knie, als das Krieg vor der Schalt. Man schlug sie zurück, man kämpfte bis aufs Blut, bis zum letzten Atemzug, unbändiger Mut. Germanischer Glaube, germanisches Blut, germanische Treue, einem von Heldenmut. So waren sie und Schlager standen entschlossen und fest. Nichts konnte sie niederringen, nicht einmal Teufel und Pest. Heil! Heil! Heil!